James, was war das? Mit Verlaub, Herr Baron, es klang wie... Da, da, da. Immer dieser Lärm aus dem Zoo. Ständiges Elefantentrompeten. Jetzt auch noch Rabengeschrei. Schrecklich. Und dann wollen die auch noch dieses furchtbar laute Zoofest feiern. James? Jawohl, Herr Baron. Briefpapier sofort. Briefpapier sofort. Ich diktiere, Sie schreiben. Protestbrief Nummer 23. 1000. Verehrter Herr Tierlieb, sollte der Krach auf Ihrem Gelände nicht unmittelbar ein für alle Mal aufhören, haben Sie das, James? Aufhören. Und weiter meine wohlverdiente Ruhe stören? Stören. Dann ist es endgültig aus mit Ihrem lärmenden Zoo. Gezeichnet Baron von Zwiebelschreck. Zwiebelschreck. Wie immer mit Kopie an den werten Herrn Bürgermeister, Herr Baron. Ja, selbstverständlich, James. Selbstverständlich, James. James, was mir fehlt, ist Ruhe und Frieden. Ruhe und Frieden. Sehr wohl, Herr Baron. Das Frühstücksgeschirr können Sie abräumen, James. Sehr wohl, sehr wohl. James, nun klappern Sie doch nicht so mit dem Geschirr herum. Sie wissen, ich hasse Lärm. Verzeihung, Herr Baron. Ach, und James, noch etwas. Ich wünsche, ab sofort nicht mehr gestört zu werden. Sehr wohl. Nur noch das Geschirr abräumen. Boah, Ruhe! Oh, James, wann hab ich denn hier endlich meine Ruhe?